Zwölfter Dialog, Seite 139. Ich sehe fast die Möglichkeit, die Presse durch die Presse selbst unschädlich zu machen. Da nun einmal der Journalismus eine so große Macht ist, was glaubst du, dass meine Regierung machen wird? Sie wird sich selbst zum Journalisten machen. Dialoge, Seite 140. Ich werde die Zahl der Oppositionsblätter feststellen. Gibt es 10 Oppositionsblätter, so werde ich 20 Regierungsblätter haben. Wenn 20, so werde ich 40 haben. Wenn 40, so werde ich 80 haben. Die Menge darf diese Taktik nicht ahnen. Der Plan würde scheitern und die Meinung würde sich von selbst von solchen Zeitungen abwenden, die meine Politik offen verteidigen würden. Ich werde die mir ergebenen Blätter in 3 oder 4 Gruppen teilen. An die erste Stelle werde ich eine gewisse Zahl von Zeitungen setzen, deren Richtung ausgesprochen amtlich sein wird und die bei allen Gelegenheiten meine Handlungen bis aufs Äußerste verteidigen werden. Das sind, schicke ich voraus, nicht diejenigen, die den größten Einfluss auf die öffentliche Meinung haben werden.